Auf dem Bauplatz für Marschlanderschließung um die Insel Hongkon in der zweiten Etappe in der DVRK werden große Erfolge erzielt. Die Arbeiter des Marschlandbaukombinats des Bezirks Nordpyongan errichteten in gut 6 Monaten den über 5200 Meter langen Schutzdamm der ersten Schleuse in der dritten Zone und vollbringen weitere Arbeitsleistungen.